Erster der Herr befahl Jeremia, zum Palast des Königs von Juda hinabzugehen und dort eine wichtige Botschaft zu verkünden. Zweiter er sollte sagen, höre das Wort des Herrn, du König von Juda, der auf dem Thron Davids sitzt, zusammen mit deinen Dienern und deinem Volk. 3. Der Herr fordert euch auf, gerecht zu handeln und Menschen zu retten, die von anderen beraubt oder unterdrückt werden. Vierter, wenn ihr diese Gebote wirklich befolgt, werden weiterhin Könige aus der Familie Davids mit Wagen und Pferden durch diese Tore ziehen. Fünften, falls ihr jedoch nicht auf diese Worte hört, schwöre ich bei mir selbst, dass dieser Palast zu einer Ruine werden wird. Sechster, obwohl der Palast für mich so wertvoll wie der Libanon ist, werde ich ihn in eine einsame Wüste und unbewohnbare Stadt verwandeln. Siebter, ich werde Zerstörer schicken, die mit ihren Waffen eure wertvollen Gebäude aus Zedernholz fällen und sie ins Feuer werfen werden. Achter, viele Menschen aus anderen Völkern werden an dieser Stadt vorbeigehen und sich fragen, warum der Herr so hart mit ihr umgegangen ist. Neunter, man wird ihnen antworten, dass das Volk den Bund mit Gott verlassen hat, um stattdessen fremde Götter anzubeten und ihnen zu dienen. Zehnter, weint nicht um den König, der gestorben ist, sondern weint um denjenigen, der in die Gefangenschaft wegziehen muss und nie zurückkehrt. Elfter, der Herr spricht über Salum, der seinem Vater Josia als König folgte, aber diesen Ort nun für immer verlassen hat. Zwölfter, er wird an dem Ort sterben, an den man ihn gefangen weggeführt hat, und er wird seine Heimat niemals wiedersehen. Dreizehnter, es wird schlimm für denjenigen enden, der sein Haus durch Ungerechtigkeit baut und seine Arbeiter nicht für ihren Dienst bezahlt. 14. Er plant große Häuser mit weiten Räumen und Fenstern, die er mit teurem Holz verkleidet und mit roter Farbe bemalt. 15. Glaubst du, dass du ein besserer König bist, nur weil du versuchst, andere mit deinen prächtigen Gebäuden aus Zedernholz zu übertreffen? 16. Dein Vater Josia sorgte für Gerechtigkeit für die Armen, weshalb es ihm gut ging und er zeigte, dass er mich wirklich kannte. 17. Du aber denkst nur an deinen eigenen Gewinn, vergießt unschuldiges Blut und unterdrückst die Menschen mit Gewalt und Erpressung. 18. Deshalb sagt der Herr über Joachim, dass niemand um ihn trauern wird, wenn er stirbt, weder seine Familie noch seine Untertanen. 19. Man wird ihn wie einen toten Esel begraben, indem man ihn einfach wegschleift und weit draußen vor den Toren Jerusalems liegen lässt. 20. Geht auf die Berge und schreit laut um Hilfe, denn alle eure Verbündeten sind vernichtet worden und können euch nicht mehr schützen. 21. Ich habe mit dir geredet, als du noch in Sicherheit lebtest, aber du warst schon seit deiner Jugend ungehorsam und wolltest nicht hören. 22. Der Wind wird eure Anführer wegwehen und eure Freunde werden gefangen genommen, so dass ihr euch wegen eurer Bosheit schämen müsst. 23. Ihr fühlt euch in euren Häusern aus Zedernholz sicher, aber bald werdet ihr vor Schmerz zittern wie eine Frau bei der Geburt. 24. Der Herr sagt, selbst wenn König Jonja mein wertvollster Ring wäre, würde ich ihn trotzdem von meiner Hand wegreißen. 25. Ich werde dich deinen Feinden übergeben, vor denen du Angst hast, besonders dem König von Babylon und seinem starken Heer. 26. Ich werde dich und deine Mutter in ein fremdes Land werfen, in dem ihr nicht geboren seid, und dort werdet ihr sterben. 27. Obwohl ihr euch sehr danach sehnt, in eure Heimat zurückzukehren, werdet ihr dieses Land niemals wiedersehen. 28. Ist Jonja wie ein zerbrochenes Gefäß, das niemand mehr haben will, weil er und seine Kinder in ein unbekanntes Land verbannt wurden? 29. O Land, höre doch auf das Wort des Herrn, damit du verstehst, welche Strafe jetzt über dein Volk kommen wird. 30. Der Herr sagt, dass dieser Mann als kinderlos gelten soll, weil kein Nachkomme von ihm jemals wieder auf dem Thron Davids regieren wird.